Am 23. September erschienen auf der Homepage der russischen Gruppe für Solidarität mit der DVRK mehr als 20 Fotos von den Kunstwerken über die großen Verdienste der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk als Sonderbeitrag. Auch die Homepages des russischen Kim Il-sungismus-Kim-Jong-ilismus-Instituts und der russischen Kim Il-sungismus-Kim-Jong-ilismus-Studiengesellschaft Rostov brachten die Fotos von den Kunstwerken von Kim Jong-suk.